Leoš Janáček, Kleinseiten Ballet. Das ist die Gegend gegenüber dem Zentrum von Prag, auf der anderen Seite der Karlsbrücke, im kleinen Winkel, die wunderschönen poetischen Ecken. Melodie. Moderato. Ich erwarte dich. Nur blindes Schicksal. Thank you. Der goldene Ring. Damit man nie zurück könnte. Thank you.